Hello, hello, hello and a beautiful good morning. Hallo, hallo, hallo und einen wunderschönen guten Morgen. The extravagant mercy of God is constant. Die überschwängliche Barmherzigkeit Gottes ist beständig, unveränderlich. That's why we are supposed to praise him constantly for it. Deshalb sollen wir ihn auch ständig dafür loben. Do you know, I have this belief that many prison doors remain shut for us because we haven't learned to live in constant praise. Ich glaube, viele Gefängnistüren bleiben für uns verschlossen, weil wir nicht gelernt haben, in ständiger Anbetung zu leben. It's not because God says, I'm not going to open the door for you until you learn to praise me. Es liegt nicht daran, dass Gott sagt, ich werde dir die Türe nicht öffnen, bevor du nicht gelernt hast, mich zu loben. No, no, no, no. It has to do with us and our heart belief. Nein, nein, nein, nein. Es hat mit uns und unserem Herzensglauben zu tun. Because our heart belief changes the environment and changes the circumstance. Denn unser Herzensglaube verändert die Umgebung und die Umstände. And we have to just by simple choice. Und wir müssen uns einfach oft durch eine einfache Entscheidung. We have to simply choose that we live a lifestyle of constantly praising God the Father. Dafür entschließen, einen Lebensstil zu führen, bei dem wir ständig Gott, den Vater, loben. Independent from whatever is happening right now around us. Unabhängig davon, was gerade um uns herum passiert. You know, first of all, it's good for us. Erstens ist das gut für uns. Secondly, he's worthy of that. Zweitens ist das wert. You know, when I hear people only praising God, when the music is right and the songs are perfect and I like the musician. Wenn ich höre, dass Menschen Gott nur dann preisen, wenn die Musik stimmt und die Lieder perfekt sind und sie den Musiker mögen. I wonder if God feels like he said through the prophet. Dann frage ich mich, ob Gott so fühlt, wie es durch den Propheten einst gesagt hat. I don't remember which prophet. I think it was Micah. Ich weiß nicht mehr, welcher Prophet es war. Ich glaube, es war Micha. When God said to Micah, put away the songs of your lips. Als Gott zu Micha sagte, lege die Lieder von deinen Lippen ab. Because with your heart you honor me. With your lips you honor me, but your heart is far from me. Denn mit deinen Lippen ehrst du mich, aber dein Herz ist fern von mir. You know, we have to establish this constant praise as a normal day life. Get up in the morning, praise him. Throughout the day, praise him. Go to bed at night, praise him. Wir müssen beständigen Lobpreis zu unserem normalen Tagesablauf machen. Steh morgens auf und lobe ihn. Ehre ihn den ganzen Tag über. Geh abends zu Bett und preise ihn. Now, look what he continues to tell us here, Peter. Schauen wir uns an, was Petrus hier weiter sagt. And I think it's just so beautifully poetically expressed. Ich finde es einfach so schön poetisch ausgedrückt. For his fountain of mercy has given us new life. Denn seine Quelle der Barmherzigkeit hat uns neues Leben geschenkt. You know, our new life hasn't come because we wanted it and we chose it. Always remember that. Unser neues Leben ist nicht gekommen, weil wir es wollten und weil wir es uns ausgesucht haben. Denk immer daran. You know, it's not something that has depended on you. Es ist nicht etwas, das von dir abhängt. And of course, when it talks about this new life, it talks about the Zoe life of God. Wenn von diesem neuen Leben die Rede ist, geht es natürlich das Zoe-Leben Gottes. So it was the fountain of God's mercy that even made it possible for you to experience this new life. Es war somit die Quelle der Barmherzigkeit Gottes, die es dir überhaupt ermöglicht hat, dieses neue Leben zu erleben. I heard that a 5-year-old girl in China supposedly prayed this prayer. Ich habe gehört, dass ein 5-jähriges Mädchen in China dieses Gebet gebetet haben soll. God, if you never give me anything or do anything for me, that's just fine. Gott, wenn du mir nie etwas gibst oder etwas für mich tust, ist das völlig in Ordnung. Because you've already given me eternal life through Jesus. Denn du hast mir bereits ewiges Leben durch Jesus gegeben. Now, think about that. Überlege mal. There was a 5-year-old girl that had this revelation that God has already given us the greatest thing he could have given us. Ein 5-jähriges Mädchen hatte diese Erkenntnis, dass Gott uns bereits das Größte gegeben hat, was uns hätte geben können. I think we need to constantly remind ourselves. Ich denke, wir müssen uns ständig daran erinnern, that we have been given a new life that started now and will never end. Dass uns ein neues Leben geschenkt wurde, das jetzt begonnen hat und nie enden wird. And that new life never came to us because We entered into it by faith. I want you to remember that. Dieses neue Leben haben wir nicht, weil wir durch den Glauben hineingetreten sind. Vergiss das nicht. It came to us because of the fountain of God's incredible mercy. Dieses neue Leben kam zu uns durch die Quelle von Gottes unglaublicher Barmherzigkeit. See, if His mercy wouldn't have initiated it, you wouldn't have anything to believe for. Wenn seine Barmherzigkeit es nicht in Gang gesetzt hätte, hättest du nichts, woran du glauben könntest. Always remember. Denk immer daran. My faith was only the response to God's mercy. Mein Glaube war nur die Antwort auf Gottes Barmherzigkeit. I'm telling you something, my friends. Ich sage euch etwas, meine Freunde. I have seen it too many times and I saw the temptation in my own life too. Ich habe es zu oft gesehen und ich habe diese Versuchung auch in meinem eigenen Leben gesehen. To praise our faith instead of His mercy. Dass wir unseren Glauben preisen anstatt seine Barmherzigkeit. Think about this. Denk einmal darüber nach. We pray for somebody, they get healed because of our faith. Wir beten für jemanden und er wird aufgrund unseres Glaubens geheilt. The moment we think it has to do with our faith instead of with His mercy, we are in a dangerous road. In dem Moment, in dem wir denken, dass es mit unserem Glauben zu tun hat und nicht mit seiner Barmherzigkeit, befinden wir uns auf einem gefährlichen Weg. Why are we in a dangerous road? Warum befinden wir uns auf einem gefährlichen Weg? Because now we move into an area of pride where we think we are the source instead of we are the simple channel. Weil wir uns jetzt in einen Bereich des Stolzes begeben, in dem wir denken, dass wir die Quelle sind, anstatt dass wir nur der Kanal sind. If you study carefully what happened in America in the 1950s, wenn du genau studierst, was in den 1950er Jahren in Amerika geschah, where God used people in a powerful move of the supernatural, wo Gott Menschen in einer mächtigen Bewegung des Übernatürlichen gebrauchte, more than 100 men and women, mehr als 100 Männer und Frauen, there even were resurrection of dead, es gab sogar die Auferstehung der Toten, out of the more than 100, not even 10 finished well. Von denen mehr als 100 haben es nicht einmal 10 gut beendet. And over and over and over again. Und immer und immer wieder. It came to the place where they thought, because the gift is so powerful, they are now great. Kam es zu dem Punkt, an dem sie dachten, weil die Gabe so mächtig ist, sind sie jetzt großartig. My dear friend. Mein lieber Freund. I want you to understand. Ich möchte, dass du verstehst. The source of your new life is not your faith, it's His mercy. Dass die Quelle deines neuen Lebens nicht dein Glaube ist, sondern seine Barmherzigkeit. Yes, we need faith to access it. Ja. Wir brauchen den Glauben, um Zugang zu ihr zu haben. But without His fountain of mercy, you access what? Aber ohne seine Quelle der Barmherzigkeit hast du Zugang zu was? Let's put Him and His finished work back into the center of our lives. Stellen wir ihn und sein vollbrachtes Werk wieder in den Mittelpunkt unseres Lebens. See you guys tomorrow. Bis morgen, Leute.